Kapitel 15 Tischreservierung. Das Blaue Haus, Kampe? Guten Tag, Anna Livschina aus Moskau. Ach, Moskau, das ist aber nett. Wie ist denn das Wetter bei Ihnen so weit im Osten? Also heute scheint die Sonne hier. Und wie ist es in Hamburg? Typisches Schmuddelwetter. Es regnet ein bisschen, wie so oft. Aber der Sommer ist ja nicht mehr weit. Womit kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Ja, ich würde gerne einen Tisch bei Ihnen reservieren. Ich weiß, dass Sie schon Monate im Voraus ausgebucht sind. Deshalb rufe ich auch jetzt schon an. Für wann wollen Sie denn reservieren? Dann sehe ich mal nach. Das wäre für den Juni. Genauer gesagt für den 13. Juni um 19.30 Uhr. Da bräuchten wir einen Tisch für 6 Personen. 13. Juni, 19:30 Uhr. Moment bitte. Also das tut mir leid, da sind wir schon ausgebucht. Ich kann Ihnen da höchstens mittags um 12.30 Uhr noch einen Tisch anbieten. Nein, am Mittag geht es nicht. Wie ist es denn am nächsten Tag, dem 14. Juni? Ist da noch was frei? Ja, da hätten wir noch einen Tisch für 6 Personen. Das ist ein Tisch in unserem Nebenraum. Im Nebenraum? Ja, das ist ein relativ kleiner Raum mit 4 Tischen. Man hat von dort aus einen sehr schönen Blick auf die Elbe. Und im Juni ist es ja lange hell. Gut, dann reservieren Sie doch bitte den Tisch für 19.30 Uhr. In Ordnung. Also am 14. Juni um 19.30 Uhr einen Tisch für 6 Personen. Die Firma war... Technova aus Moskau. Könnten Sie mir bitte eine Bestätigung der Reservierung schicken? Gerne. Geben Sie mir doch bitte Ihre Mailadresse. Das ist A. Livschina. Also LIVSHINA@Technova. Technova mit C. .RU für Russland. Also a.livschina@technova.ru. Gut, Frau Livschina, dann herzlichen Dank. Viele Grüße nach Moskau und tschüss. Vielen Dank und auf Wiederhören.